Pimpelcast. Heute ist Deutschland nicht nur in einer tiefen Rezession, sondern die Weltwirtschaft im freien Fall. Und dieselben Herrschaften treten in London beim G20-Gipfel an und behaupten allen Ernstes, Politik für uns gegen diese Krise zu entwickeln. Eine Krise, die sie damals so wenig verstanden haben wie heute. Das kann doch nur ein Schwätzergipfel werden. Kolleginnen und Kollegen, ich sage bestenfalls ein Schwätzergipfel, denn es ist ja leider absehbar, dass dort nicht nur heiße Luft produziert wird, sondern dass dort vor allem anderen alle eines wollen, nämlich das Ungestörte weiter so bei der Umverteilung von unten nach oben zu organisieren. Die mit ihrer Politik diese Krise erst ermöglicht haben, diese Brandstifter, die geben jetzt für die deutsche und die internationale Öffentlichkeit die redlichen Feuerwehrleute. Das dürfen wir denen nicht durchgehen lassen, Kolleginnen und Kollegen. Und auch deshalb protestieren wir hier und europaweit gegen diese Wölfe, die die Krisenlasten auf uns abwälzen wollen. Merkel, Steinbrück, Steinmeier, Sie alle wissen, allerspätestens nach der Bundestagswahl werden wir mit Firmenzusammenbrüchen, massivem Druck auf die Lohn- und Sozialstandards und mit einer Massenarbeitslosigkeit konfrontiert sein, wie wir sie noch nie erlebt haben. Schon heute beginnen die Chefs der großen Autokonzerne wieder Lohnverzichtsforderungen an die Belegschaften zu stellen. Auszubildende werden nach der Ausbildung auf die Straße geworfen, wie bei Daimler. Wir dagegen alle wissen, was in der gewerkschaftlich gut organisierten Autoindustrie den Kolleginnen und Kollegen erfolgreich abgepresst werden kann. Das wird die Vorlage für den Angriff auf alle anderen Branchen und Belegschaften und die Vorlage für die nächsten Angriffe auf die Erwerbslosen genauso. Und deshalb muss jetzt der Widerstand beginnen, weitergehen, verbreitert, verstärkt werden. Ob die Zetsches, die Schäfflers, die Merkels, die Ackermänner, Steinmeiers und Steinbrücks sich gegen uns durchsetzen, ist immer noch eine gesellschaftliche Machtfrage. Und Machtfragen, meine lieben Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, werden immer noch danach entschieden, zu welcher Mobilisierung auf Straßen und Plätzen und in den Betrieben wir in der Lage sind. Millionen sind stärker, sind stärker als Millionäre. So hat das vor 50 Jahren Willy Bleicher auf den Punkt gebracht. Willy Bleicher, der berühmte alte Bezirksleiter der IG Metall aus Baden-Württemberg. An diese elementare Erkenntnis muss man leider etliche seiner Nachfolger an den Spitzen der heutigen DGB-Gewerkschaften immer wieder erinnern. Wir brauchen nämlich keinen Schulterschluss für ein blindes Weiter-so in der Autoproduktion mit den Zetsches, den Fosters, den Winterkorns und den anderen Autobussen in dieser Republik. Wir brauchen kein Bündnis für Abwrackprämien und Lohnverzicht und gegen die Umweltauflagen der EU. Das ist eine Geisterfahrt, die uns weder in eine sichere noch in eine lebenswerte Zukunft bringen wird. Was wir brauchen, ist im Gegenteil ein industrielles Umsteuern auf umwelt- und sozialverträgliche Verkehrskonzepte plus deutliche Arbeitszeitverkürzungsschritte bei vollem Lohnausgleich, um Arbeitsplätze und Einkommen zu verteidigen. Und beides geht nicht mit den Konzernspitzen, sondern nur gegen sie und nur mit den Belegschaften mit massivem Druck von unten, weil nur Millionen in Bewegung stärker sind als Millionäre. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen auch definitiv keine öffentlichen Schulterschlüsse unserer Gewerkschaftsvorsitzenden mit solchen verlogenen, unappetitlichen Profiteuren der letzten Jahre wie Maria Elisabeth Schäffler von Conti Schäffler. Die kennen nämlich keine Hemmungen. Die ziehen auch noch einen billigen Kittel von Aldi über den Nerz, wenn das erleichtert, an Steuergelder und zu Lohnverzicht zu kommen. Wir brauchen vielmehr den gewerkschaftlichen Schulterschluss der norddeutschen Conti-Kollegen mit den Conti-Belegschaften in Frankreich, die ihren Bossen Beine machen, wenn Arbeitsplätze vernichtet werden. Dort gibt es Schuhe und Eier und im Unterschied zu dieser Demonstration an die richtige Adresse, an die Adresse derer, die Arbeitsplätze vernichten, Sozialabbau machen und Gehaltsdiebe sind. Kolleginnen und Kollegen, die Masse der Menschen in Deutschland steht bei uns, das sagen die Demoskopen. Aber um die Millionen in Bewegung zu bringen, um sie stärker zu machen als die Millionäre, braucht es Bündnisse der Gewerkschaften mit den gesellschaftlichen Kräften, die sich dem Weiter-so der Herrschenden widersetzen, die kämpfen gegen das Weiter-so beim Lohn- und Sozialabbau, die kämpfen gegen das Weiter-so bei der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Wir brauchen für die dringend nötige Steigerung des Widerstands ein breites gesellschaftliches Bündnis vom Umweltschutz bis zum Autoarbeiter. Wir brauchen für die Mobilisierungen des DGB im Mai alle Kräfte an einen Tisch, die sagen, so nicht weiter, von den Erwerbslosen über den VdK bis zum Bund und den Antifas, von Attac bis zu den Naturfreunden und der Dritten Welt Solidaritätsbewegung. Und wer für Rente mit 67, für Hartz IV, für die Agenda 2010 oder demnächst nach der Bundestagswahl für eine Agenda 2020 steht, wie Merkel oder Steinmeier, hat auf diesen Veranstaltungen nichts verloren, aber auch gar nichts. Nicht am 1. Mai, nicht am 16. Mai in Berlin, nicht bei der Kundgebung der EG Metall in Frankfurt, 14 Tage vor der Bundestagswahl. Wir brauchen Gewerkschaften, die entschlossen vorangehen. Wir brauchen Mobilisierung, um den vorhandenen Zorn und die Wut an der Basis in kämpferische Energie zu verwandeln. Wir müssen nicht Dampf ablassen, sondern den Kessel einheizen. Kolleginnen und Kollegen, Kapital und Kabinett müssen uns wieder fürchten lernen. Und wenn wir sie wieder das Fürchten lehren, grenzüberschreitend, dann können wir verhindern, dass sie die Kosten ihrer Krise auf uns abwälzen und sich davonmachen mit dem, was sie uns aus den Taschen gestohlen haben. Veränderung beginnt mit unserem Widerstand, mit Resistance in jedem Land. Ich danke. Alle, alle. Unsere Chance. Unsere Chance. Resistance. In jedem Land. In jedem Land. Widerstand. Bimbelcast.